Heute im Soundcheck Musik aus den Sümpfen, weiße Cajun- und schwarze Zydeco-Musik aus dem Hinterland Louisianas. Begegnungen mit skurrilen und trinkfesten Typen und ihrer ganz eigenen Musik. Am Mikrofon ist Rainer Blome. Hey, User, tu que chau fait mal ici. J'ai parti. So klingt die Musik der Bewohner des abgeschiedenen Sumpf- und Wiesengebietes im riesigen Mississippi-Delta, wenn man sie in ein Hightech-Studio holt. Baguit Zydeco mit Tukeke Shows Femal. Vor Ort jedoch hat sie über Jahrzehnte lang ihre Ursprünglichkeit behalten, was womöglich auch an der Sturheit der Bewohner liegt, die sich ohnehin abschotten von anderen Einflüssen. Die Cajuns, wie sie genannt werden, waren ursprünglich französische Siedler aus der kanadischen Provinz Acadia, die nach der Machtübernahme der Engländer sich weigerten, dort weiter zu leben und schließlich nach 10-jähriger Odyssee im Sumpfgebiet von Louisiana landeten. Im Laufe der Zeit kamen noch andere europäische Siedler und mehr auch entflohene schwarze Sklaven hinzu. Eine einzigartige Mischkultur brachte den heute bekannten Cajun-Stil hervor. Deutsche Siedler waren es schließlich, die das Hauptinstrument dieser Swamp-Musik mitbrachten, das Akkordeon. Le monde pour rien faire, en fait, à danser, oh, les you a tongue. Dans le bar à l'hôtel où les blues à bébé. Bébé Caria, c'est pour toi et moi, mon gentil Eine erste Auslese von unterschiedlichen Cajun-Musikern wie die Basin Brothers, Belton Richard und zum Schluss Beau Soleil war da im Dreierpack zu hören. Und da war auch das zweite Leadinstrument des Cajun, die Geige, zu hören. Die Sprache der Cajun-Songs ist das sogenannte Cajun French, eine Mischsprache mit hohen französischen Anteilen, die so nur in dieser Gegend im Mississippi-Delta gesprochen wird. Auch wenn seit einiger Zeit manche Sänger und manche Sängerin auf Englisch umsteigt, so geschieht das ja nur, um auch in den restlichen USA Gehör zu finden. Vor Ort jedoch gibt's Cajun-Musik nur im Original Cajun-Französisch zu hören. Und das nahezu täglich in den Clubs und Kaschemmen der Sumpfdörfer, wo da immer Cajun auch die Begleitmusik zu ausgelassenen Sauf-, Fress- und Tanzpartys ist. Deren sagenhafter Ruf hat sich inzwischen so rumgesprochen, dass die Touristen hierher kommen, in Scharen, aus den großen Städten Louisianas und der umliegenden Staaten. von einem 1994 beim legendären Rounder Records Label veröffentlichten Live-Mitschnitt stammt die gerade gehörte Mischung aus einem typischen Two-Step Cajun und Clifton Chenier's Zarico e Passale, gespielt von der Youngster-Truppe um den weißen Akkordeonisten Steve Riley. Clifton Chenier, der Komponist des zweiten Teils, war der erste populäre Vertreter der schwarzen Variante der Cajun-Musik, des sogenannten Zydeco. Und der hat seinen Namen eben von diesem Song Clifton Cheniers bekommen, Zarico e Passale. Diese schwarze Richtung wird zwar auch vom Akkordeon als Hauptinstrument dominiert, ist aber funkier, überhaupt moderner und wird von der Jugend im Sumpfland längst favorisiert. Hier kommt jetzt zunächst einmal der inzwischen verstorbene Clifton Chenier, der King of Zydeco, und danach zwei weitere Vertreter des schwarzen Zydeco. Thank you. All right. Jacques, der wichtigste Vertreter des modernen Zydeco mit Gib ihm Maisbrot, Give him Cornbread. Und davor hatten wir John de la Fosa mit etwas traditionellerem Zydeco. Die Musik der Cajuns wird stark von Familienclans geprägt. Die Tradition wird von den Eltern auf die Kinder weitergegeben und mitunter spielen nicht nur Brüder und Schwestern zusammen in einer Band, sondern gleich zwei Generationen. Jede dieser Familienbands versucht natürlich, nicht nur einen eigenen, unverwechselbaren Stil innerhalb des Cajuns oder Zydecos zu haben, sondern auch mit den anderen Clans zu konkurrieren. Hier sind gleich mal zwei solcher Familienbands, die Sam Brothers Five und danach die Carrière Brothers. Here's a song I'd like to dedicate to the late great king of the Zydeco, Mr. Clifton Chenier. I'm coming home, I'm coming back home, 'cause that's love and all. Die traditionellen Carrier Brothers, und davor hörten wir im modernen Stil die fünf Sam Brothers. Die Geschichte des Nathan Abshire ist eine typische für Cajun-Spieler oder Sänger. 1915 geboren, wuchs er mit Cajun-Musik auf. Seine Eltern sowie ein Onkel waren begeisterte Akkordeonspieler, die in ihrer Freizeit bei den Tanzfesten aufspielten. Mit 8 Jahren trat Nathan Abshire bereits selbst bei diesen derben Cajun-Partys auf. Und als er nach dem Zweiten Weltkrieg zu einer wichtigen Musikerpersönlichkeit wurde, musste er sich nach wie vor mit Alltagsjobs über Wasser halten. Er konnte weder lesen noch schreiben und auch mit dem Englischen tat er sich sehr schwer. Und doch wurde er im Zweiten Weltkrieg als Soldat eingezogen. Zurück kam er mit schwersten Beinverletzungen und wohl auch mit verletztem Stolz. Denn die Cajuns sind nun mal keine besonders patriotischen US-Amerikaner. Bien doux. de petites filles sont si mignons, et les femmes comme Orsignon. T'as des yeux, mais pour moi, c'est de voir aujourd'hui. Oh, jouer. Nathan Abshire, ein Altmeister des Akkordeons in der Cajun Musik. Viel gelernt hat dieser Nathan Abshire vom Übervater der Cajun Musik, dem 1941 verstorbenen Amédée Ardoin, den auch die heutige Generation immer noch hoch verehrt. Zu seiner Zeit hat er unzählige Aufnahmen gemacht, die natürlich auf den damals üblichen Shellac-Platten rauskamen. Der Cajun-Kenner Jonathan Fisher hat in den letzten Jahren einen Teil davon mühsamst zusammengetragen, sowie auch andere längst verschollen geglaubte Aufnahmen. Und die gibt es jetzt in einer liebevoll zusammengestellten neuen CD-Reihe mit dem Titel Swamp Music zu hören. Und hier ist der legendäre Amédée Ardoin mit Two Step de Maman. priez pour moi et sauvez mon âme. Je suis condamné pour les plantes d'en face. Priez pour moi et sauvez mon âme. Pour moi